verkehrt nennst du den Kauf? Mit den faulen Schwarzen gewinnen werbe wir nicht. Freierschaft hilft wenig, auf viel gilt's, den Göttern sie zu entreißen. Und Nymphe wachsen in ihrem Garten, zum Pflegen der Fruchtgenuss fromm ihren Sippen zu ewig nie alternder Jugend sich und bleich, doch sinkt ihre Blüte alt und schwach, schwindet sie hin, müssen Freier sie missen. Ihre Mitte, darum sei sie entführt.